Bereits gestern Abend hatte die Meldung die Runde gemacht, Samsung werde den Marktstart seines neuen Flaggschiffs in Deutschland verschieben, nachdem bekannt geworden war, dass die Geräte in der koreanischen Konzernheimat nicht mehr verkauft werden. Der Grund sind fehlerhafte Akkus, die beim Ladevorgang in Flammen aufgehen können. 35 solcher Fälle hat Samsung mittlerweile bestätigt. In 10 Ländern, darunter Südkorea und die USA, sind seit dem Marktstart des 5,7 Zoll großen Edel-Smartphones vor 2 Wochen mehr als 1 Million Exemplare verkauft worden. Die bereits ausgelieferten Geräte ruft Samsung nun zurück. Kunden könnten diese unabhängig vom Kaufdatum in ein neues Gerät umtauschen, erklärte ein Samsung-Sprecher. Wann der Verkauf wieder startet und wann das Note 7 letztlich auch in Deutschland auf den Markt kommt, steht derzeit noch nicht fest.